Hi, herzlich willkommen bei meinem Privatkanal. Ein neuer Teaser fürs aktuelle Politik-Spezial, das ihr unten in der Beschreibung findet. Das ist der Hammer, Alter. So tolerant waren wir noch nie. Und wir haben wirklich lauter positive Meldungen. Endlich macht jemand was gegen die Koalition mit der AfD, die CDU ja schon wirklich in breiter Schicht plant. Ja. Wir haben ein erfolgreiches neues Duo an der SPD-Spitze. Genau, ab Aktion 30% startet. Genau. Faschoparteitag AfD. Ja, Faschoparteien in Österreich zerflettern sich ein bisschen auch gut. Faschoparteien NPD hat Parteitag gehabt. Genau. Nazi Uwe Steimle. Ja, endlich ist, zum Glück entlassen. Ja, haben wir uns ja auch schon seit längerem dafür eingesetzt, ganz klar. Hoffentlich ist der YouTube-Kanal wird bald gesperrt. Also ja, das geht aber gar nicht, dass der hier... Das geht so nicht. Und ganz tragische Todesfälle haben wir auch mit drin. Ja. Aber gut, das ist höhere Gewalt, dagegen kannst du halt nichts machen. Nee, tragischer Vorfall in Augsburg. Was tragischer Vorfall, scheiße. Ja. Wenn ihr das alles diskutiert sehen wollt, klickt ihr unten auf den Link und findet das dann. Und ansonsten wünschen wir euch noch viel Spaß auf der meinungsfreisten Plattform der Welt, nämlich YouTube. Eben. Und Freundschaft. Freundschaft. Und wie gesagt, klickt das Video an und dann wird das eine super Geschichte, denke ich. Denke ich auch. Tschüss.